Und Jahwe redete mit Mose also, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, Jahwe, euer Gott. Ihr sollt ein jeglicher seine Mutter und seinen Vater fürchten und meine Ruhetage sollt ihr beobachten, ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt euch nicht den Götzen zuwenden und dürft euch keine gegossenen Götter machen, ich bin Jahwe, euer Gott. Und wenn ihr Jahwe ein Heilsopfer schlachtet, sollt ihr es opfern, dass es euch wohlgefällig mache. An dem Tag, an welchem ihr es opfert, und tags darauf muss es gegessen werden, was aber bis zum dritten Tag übrig geblieben ist, muss verbrannt werden. Sollte aber dennoch am dritten Tage davon gegessen werden, so würde es als Verdorbenes gelten und nicht wohlgefällig aufgenommen werden. Wer es genießt, lädt Verschuldung auf sich, denn er hat das Jahwe Geheiligte entweiht und ein solcher soll hinweggetilgt werden aus seinen Volksgenossen. Wenn ihr euer Land aberntet, so sollst du dein Feld nicht bis auf den äußersten Rand abernten und nicht Nachlese halten nach deiner Ernte. Auch deinen Weinberg sollst du nicht nachlesen und die umhergestreuten Beeren in deinem Weinberge nicht auflesen, den Armen und den Fremden sollst du sie überlassen, ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt nicht stehlen, nichts ableugnen und nicht einer den anderen betrügen. Ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du so den Namen deines Gottes entweihest, ich bin Jahwe. Du sollst deinen Nächsten nicht übervorteilen und nicht berauben, der Lohn des Lohnarbeiters soll von dir nicht zurückbehalten werden bis zum andern Morgen. Du sollst einem Tauben nicht fluchen und einem Blinden nicht ein Hindernis in den Weg legen, sondern sollst dich vor deinem Gotte fürchten, ich bin Jahwe. Ihr sollt nicht Unrecht verüben beim Recht sprechen, du sollst weder für einen geringen Partei ergreifen, noch auf einen vornehmen Rücksicht nehmen, sondern du sollst deinen Nächsten Recht richten. Du sollst nicht als Verleumder unter deinen Volksgenossen umgehen, noch auf dem Tode deines Nächsten bestehen, ich bin Jahwe. Du sollst gegen deinen Bruder nicht Hass im Herzen tragen, sondern sollst deinen Nächsten freimütig zur Rede stellen, dass du nicht etwa seinetwegen Sünde auf dich ladest. Du sollst nicht rachgierig noch nachträgerisch sein gegenüber deinen Volksgenossen, sondern sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst, ich bin Jahwe. Meine Satzungen sollt ihr beobachten, du darfst nicht zweierlei Arten deines Wies sich begatten lassen, noch dein Feld mit zweierlei Arten von Samen besehen, noch darf dir ein Kleid, das aus zweierlei Fäden zusammengewirkt ist, auf den Leib kommen. Wenn sich einer mit einem Weibe fleischlich vermischt, das als Sklavin unter der Gewalt eines anderen Mannes steht, ohne dass sie losgekauft oder freigelassen war, so soll eine Strafe verhängt werden, doch sollen sie nicht mit dem Tode bestraft werden, denn sie war nicht freigelassen. Er soll aber Jahwe als seine Busse einen wieder zum Schuldopfer an die Türe des Offenbarungszeltes bringen, und der Priester soll ihm mit dem Schuldopfer wieder vor Jahwe Sühne schaffen wegen der Sünde, die er begangen hat, so wird ihm dann die Sünde, die er begangen hat, vergeben werden. Wenn ihr in das Land kommt und allerlei Fruchtbäume pflanzt, so sollt ihr deren Vorhaut, ihre ersten Früchte, ungestört wachsen lassen. 3 Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten und darf nicht von ihnen gegessen werden. Im 4. Jahre sollen alle ihre Früchte Jahwe zu einer Dankfeier geweiht sein. Im 5. Jahr aber dürft ihr ihre Früchte essen, dass euch umso reichlicherer Ertrag von ihnen zuteil werde, ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr dürft nicht samt dem Blut essen. Ihr dürft nicht wahrsagen, noch Zauberei treiben. Ihr dürft den Rand eures Kopfes nicht kreisförmig abscheren, noch sollst du den Rand deines Bartes verstümmeln. Ihr dürft euch nicht wegen eines Toteneinschnitte an eurem Leibe machen, noch dürft ihr euch Schriftzeichen einätzen, ich bin Jahwe. Du sollst deine Tochter nicht entweihen, indem du sie zum Huren anhältst, dass nicht das Land hurerisch und voll grober Unzucht werde. Meine Ruhetage sollt ihr beobachten und euch vor meinem Heiligtume scheuen, ich bin Jahwe. Wendet euch nicht an die Totenbeschwörer und an die Wahrsagegeister. Befragt sie nicht, dass ihr euch durch sie verunreinigt, ich bin Jahwe, euer Gott. Vor einem grauen Haupte sollst du aufstehen und die Person eines Greisen ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin Jahwe. Und wenn sich ein Fremder bei dir aufhält in eurem Lande, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Wie ein Landeseingeborener aus eurer Mitte soll euch der Fremde gelten, der sich bei euch aufhält, und du sollst ihn lieben, wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten, ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt nicht Unrecht verüben beim Recht sprechen, noch in Betreff des Längenmaßes, des Gewichts und des Hohlmaßes. Richtige Waage, richtige Gewichtsteine, richtiges Eva und richtiges Hin sollt ihr führen. Ich bin Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten weggeführt hat. So sollt ihr denn alle meine Satzungen und alle meine Rechte beobachten und nach ihnen tun. Ich bin Jahwe.